Herr Reichsaußenminister, meine deutschen Volksgenossen und Volksgenossinnen, in 20 eine hohe Ehre, den Außenminister des Großdeutschen Reiches von Ribbentrop heute in unserer Mitte begrüßen zu können. Wir alle sind stolz, dass der Herr Reichsaußenminister gerade am 24. Oktober, dem Tag der alten Kämpfer, nach Danzig gekommen ist. Heute vor einem Jahr hat der Reichsaußenminister zum ersten Mal dem früheren polnischen Botschafter die Forderung vorgelegt, Danzig müsse als deutsche Stadt heimkehren ins Großdeutsche Reich. Insofern hat dieser 24. Oktober für uns hier eine besondere Bedeutung. Ich danke Ihnen, Herr Reichsaußenminister, dass Sie den Weg nicht gescheut haben, trotz Ihrer großen Arbeit heute nach Danzig herzukommen. Ich begrüße aber weiterhin heute zum ersten Mal in einer nationalsozialistischen Kundgebung in Danzig die deutsche Wehrmacht. Vertreter des Heeres, Vertreter der Marine und Vertreter der Luftwaffe haben nun auch in Danzig wieder ihren Einzug gehalten. Wir sind glücklich darüber und begrüßen Sie ganz besonders herzlich. Und nun bitte ich Herrn Reichsaußenminister, das Wort zu ergreifen. Meine Volksgenossen, schon lange ist es her, als ich vom Parteigenossen Forster zum ersten Mal eingeladen wurde, in der damals sogenannten freien, in Wirklichkeit aber schwer bedrückten Stadt Danzig zu sprechen. Mehrere Male musste wegen außenpolitischer Vorgänge, über deren Mangel wir in den letzten Jahren ja nicht gerade zu klagen hatten, meine Reise verschoben werden, bis eines Tages doch mein lang gehegter Wunsch, Danzig kennenzulernen, in Erfüllung ging. Ich war in einer ganz unvorhergesehenen Weise in Erfüllung ging. Ich konnte nämlich den Einzug des Führers in das befreite Danzig miterleben. Unvergesslich wird es mir immer sein, wie unser Führer als siegreicher Feldherr aus Polen kommend in ihrer schönen Stadt seinen Einzug hielt und von der Danziger Jugend mit glänzenden Augen und von Ihnen allen mit einem Jubel und einer Begeisterung ohnegleichen begrüßt wurde. Nach über 20 Jahren größter Schwierigkeiten und schwerster Unterdrückung ist Danzig nun wirklich frei geworden. Für diese große und endgültige Lösung der Danziger und Korridor Frage, die als eines der schwersten und auch verdientesten allen Unrecht von Versailles auf dem deutschen Volke lastete, gilt unserem Führer unser heißer Dank. Der heutige Tag, der 24. Oktober, ist in der Geschichte Danzigs besonders denkwürdig. Es ist der Tag, an dem der Parteigenosse Förster im Jahre 1930 in Danzig eintraf und die endgültige Gründung des GAU Danzig der NSDAP vornahm. Die alten Parteigenossen, die heute hier versammelt sind, kennen die erste Etappe dieses Kampfes, der Gewinnung Danzigs für die nationalsozialistische Bewegung, die von der Parteileitung im Reich als der Kampf auf einen deutschen Außenposten immer mit ganz besonderem Interesse und mit besonderer Wärme verfolgt wurde. Die Machtübernahme im Reich am 30. Januar 1933 bedeutete auch für den GAU Danzig einen neuen Aufschwung, in dem die Ideen Adolf Hitlers sich nun tagtäglich mehr durchsetzen und bald ganz Danzig erfassen sollten. Die zweite Etappe des nationalsozialistischen Kampfes war gekennzeichnet durch die Losung im Besonderen Rückkehr zum Reich. Dieser Zeitraum von 6,5 Jahren war für die Danziger Führung außerordentlich schwierig. Sie hatte die Aufgabe, einerseits das Deutschtum in Danzig gegen den dauernden wirtschaftlichen und politischen Druck der Polen zu erhalten, und immer mehr über das Gegengut des Führers zu gewinnen und andererseits entsprechend der vom Reich verfolgten Politik der Verständigung mit den Polen ein erträgliches Verhältnis zu dem damaligen polnischen Staat herzustellen. Aber möchte ich heute Abend doch sagen, Danzig und seine Führung haben sich in dieser Zeit geradezu als vorbildliche Kämpfer des Führers gezeigt und als der zuständige Minister für den Danzig immer eine Art außenpolitisches Schwertenskind war, darf ich dies heute wohl sagen, so manches diplomatische Glanzstück vollbracht. Hin und her geworfen zwischen der selbstverständlichen Loyalität gegenüber der Verständigungspolitik des Reiches gegenüber Polen, dem dauernden Druck Polen, seine ihm im Friedensvertrag eingeräumten Rechte wirtschaftlicher und politischer Art weiter auszubauen, den Beschlüssen weltfremder, unfähiger, ja auch böswilliger Völkerbundsinstanzen, gegen die der Danziger Staatspräsident Greiser einen dauernd schweren und aufopferungsvollen Kampf zu führen hatte, und gegenüber den inneren marxistischen Feinden, die nach der Machtergreifung das Feld ihrer Tätigkeit zum Teil nach Danzig verlegt hatten, war es bestimmt nicht immer leicht, den richtigen Weg zu finden. Es ist ein Gebot der Fairheit, bei dieser Gelegenheit auf die gerechte und superiore Amtsführung des letzten Völkerbundskommissars, des Schweizer Professors Burkhardt, hinzuweisen, der immer bestrebt war, einen gerechten Ausgleich der Interessen herbeizuführen und dessen Tätigkeit eine rühmliche Ausnahme im Vergleich zu manchen seiner Vorgänger darstellt. Das große Verdienst der nationalsozialistischen Führung in Danzig und somit des Parteigenossen Gauleiters Förster ist es aber, dass er es fertig brachte, trotz dieser manchmal fast unüberwindlich scheinenden Schwierigkeiten, Danzig rein deutsch zu erhalten und dem Führer damit die Heimholung in das Reich erleichtert zu haben. Besonders in den kritischen Tagen und Wochen dieses Jahres hat sich Parteigenosse Forster auf diesen schweren Vorposten bewährt. Seine Ruhe, seine Zuversicht und sein unbeirrbarer Optimismus haben sich nicht nur auf die Partei, sondern auch ganz Danzig übertragen und damit entscheidend für die Kaltblütigkeit, die ausgezeichnete Haltung und Disziplin der Danziger Bevölkerung beigetragen. Die tapfere Haltung der SS-Heimwehren, ihr bewährter Einsatz bei den Kampf um die Westernplatte, um die polnische Post, bei den Kämpfen an der Grenze um Sopot, an der Erstürmung von Dirschau und bei sonstigen Kampfhandlungen sind Ruhmestaten, die heute unlösbar mit der Geschichte der Befreiung deutschen Bodens von polnischer Unterdrückung verbunden sind. Danzig hat mit der Heimkehr zum Reich lange warten müssen. Es musste viel Geduld haben. Aber eine umso herrlichere Zeit wird nun für diese schöne Ostseestadt im Großdeutschen Reich anbrechen. Niemals aber, das können wir alle sagen, wird Danzig jemals wieder vom Reiche getrennt werden. Wenn ich soeben vom heutigen Tage als dem denkwürdigen Tag der Gaugründung in Danzig sprach, so hat dieses Datum, wie der Parteigenosse Forster soeben ausführte, aber auch noch in anderer Hinsicht eine ganz besondere Bedeutung. Der englische Premierminister Chamberlain hat in seiner letzten Rede vor dem englischen Parlament versucht, Danzig zum Sündenbock für den Ausbruch des deutsch-polnischen Krieges zu stempeln, indem er in echt britischer Überheblichkeit und in sprichwörtlicher Unkenntnis englischer Minister über die wahren Verhältnisse in dieser Stadt behauptete, die Stadt Danzig und damit Deutschland und nicht Polen sei verantwortlich für die Zuspitzung der Beziehungen zwischen Deutschland und Polen im August dieses Jahres und für den heutigen Kriegszustand. Dieser bewusst falschen englischen Behauptung gegenüber halte ich es für nötig, gerade vor Ihnen, meine Danziger Volksgenossen, nochmals einen kurzen Abriss der Zusammenhänge zu geben, durch die dem Führer wider seinem seit Jahren bekundeten Willen des Ausgleichs mit den Polen dieser Krieg im wahrsten Sinne des Wortes aufgezwungen wurde. Seitdem der Führer im Jahre 1934 mit dem polnischen Marschall Pinsuski eine Neuorientierung des deutsch-polnischen Verhältnisses vornahm, hat Deutschland Polen niemals einen Zweifel darüber gelassen, dass im Rahmen des neuen freundschaftlichen Verhältnisses früher oder später das Danzig- und Gojdo-Problem einer Lösung zugeführt werden müsse. Genau vor einem Jahr nun, das heißt also am 24. Oktober 1938, war es, als im Auftrag des Führers den damaligen polnischen Botschafter Lipski nach Berchtesgaden kommen ließ. Ich unterbreitete ihm unter Hinweis auf den Willen des Führers, das deutsch-polnische Verhältnis auf eine geschichtlich tragbare und endgültige Basis zu stellen, an diesem Tage den bekannten Vorschlag der politischen Wiedervereinigung Danzig mit dem Reich, während Danzig wirtschaftlich bei Polen verbleiben sollte. Ferner sollten exterritoriale Auto- und Eisenbahnverbindungen wechselseitig zwischen den polnischen und deutschen Territorien hergestellt werden. Beide Länder würden dagegen ihre gegenseitigen Grenzen endgültig anerkennen und der deutsch-polnische Handelsvertrag vom Jahre 1934 sollte auf 25 Jahre verlängert werden. Dieser Vorschlag wurde dann am 5. Januar 1939 vom Führer persönlich dem damaligen polnischen Außenminister Beck in meiner Gegenwart und in Gegenwart des Botschafters Molzke und des damaligen polnischen Botschafters Lipski im Berchtesgaden wiederholt. Der Führer wies bei dieser Gelegenheit doch besonders darauf hin, dass es keinen deutschen Staatsmann vor ihm und wohl auch schwerlich einem nach ihm je wieder möglich sein würde, einen solchen Verzicht auf den Korridor auszusprechen. Am nächsten Tage in München, nicht später am 26. Januar, an einem Besuch in Warschau, wurde dieses Angebot nochmals eingehend zwischen Herrn Beck und mir besprochen. Bei diesen Gelegenheiten wurde von den polnischen Vertretern in keinem Falle dieses Angebot abgelehnt, sondern es wurde unter Hinweis auf gewisse Schwierigkeiten innerpolitischer Art erwidert, dass man dasselbe eingehend prüfen müsse und dass man an sich auf polnischer Seite eine endgültige Reinigung des deutsch-polnischen Verhältnisses anstrebte. Während dieser Monate nun war sehr im Widerspruch zu den von Deutschland und freundschaftlichen Geist geführten diplomatischen Verhandlungen zwischen Beziehungen ein für alle Mal klären sollte, sicherzustellen. Ich habe bei dieser Gelegenheit dem polnischen Botschafter nahegelegt, zur Klärung der Situation sofort persönlich nach Warschau zu fahren. Ich wollte im Hinblick auf die merkwürdige polnische Haltung in verschiedenen Fragen vermeiden, dass der Führer den Eindruck erhalte, Polen wolle sich einfach nicht verständigen. Am 26. März überbrachte mir daraufhin der polnische Botschafter Lipski eine Aufzeichnung als Antwort auf das deutsche Angebot, die auf eine völlige Ablehnung des großzügigen Führervorschlages hinauslief. Es scheint kaum glaubwürdig, und dennoch ist es Tatsache, dass mir von dem polnischen Botschafter erklärt wurde, jegliche weitere Verfolgung dieser deutschen Pläne, das heißt betreffend die politische Rückkehr Danzig zum Reich, bedeutet den Krieg mit Polen. Auf meine mehr als erstaunte Erwiderung, dass der deutsche Vorschlag doch zur Herstellung eines dauernden freundschaftlichen Verhältnisses zwischen den beiden Nationen, nicht aber zur Herbeiführung eines deutsch-polnischen Konfliktes gemacht sei, und dass mir diese Antwort der Warschauer Regierung völlig unverständlich sei, konnte der Botschafter keine Erklärung abgeben. Auf unsere Einladung des Ministers Beck nach Berlin erfolgte dann ebenfalls eine Antwort, die auf eine glatte Absage hinauslief. Wenn mir nun damals diese erstaunliche polnische Haltung gegenüber diesem einmaligen und großzügigen Angebot des Führers merkwürdig vorkam, so haben wir heute des Rätsels Lösung in der Hand. England steckte dahinter. Heute wissen wir, dass schon damals Garantieverhandlungen mit England im Gange waren. Und nur so ist auch die seltsame und geschichtlich gesehen geradezu unfassbar kurzsichtige Haltung der polnischen Regierung überhaupt zu erklären. Aber nicht nur auf diplomatischem, sondern auch auf militärischem Gebiet war nunmehr diese völlig veränderte Haltung Polens gegenüber Deutschland zu erkennen. Bereits am 26. März hatte ich Herrn Lipski auf die vorliegenden Meldungen über polnische Truppenzusammenziehung an der deutschen Grenze hingewiesen und vor den möglichen Konsequenzen gewarnt. Ich hatte ihm erklärt, dass wenn diese Dinge in dieser Richtung weiterliefen, in Kürze eine ernste Situation entstehen könnte und müsste. Deutschland habe bisher nicht einen Soldaten mobilisiert und ich könnte nur hoffen, man werde in Polen die Unsinnigkeit dieser jetzigen Haltung einsehen und den deutschen Vorschlag, sobald sich die Situation beruhigt habe, doch noch eingehend prüfen. Am nächsten Tage erhielten wir bereits die Antwort, das war die Nachricht von der unerhörten polnischen Ausschreitung in Bromberg. Ich ließ darauf erneut den polnischen Botschafter kommen und erklärte ihm, dass ich nicht nur mit Bedauern von der Ablehnung der deutschen Vorschläge durch Polen Kenntnis nehmen müsse, sondern dass die Beziehungen der beiden Länder sich nunmehr auf stark abschüssiger Bahn bewegt. Die Reichsregierung müsse die polnische Regierung für diese unerhörten Vorkommnisse in Bromberg und die höchst bedenkliche Entwicklung des deutsch-polnischen Verhältnisses, die ausschließlich Polen zur Last fiele, in vollem Umfange verantwortlich machen. Dies ist im Kurzen die Geschichte der Entwicklung der deutsch-polnischen Beziehung. 6 Monate lang, wurde so mit einer Langmut ohne Gleich, deren nur ein Adolf Hitler fähig ist, ein Angebot des Ausgleichs an Polen wiederholt, das unterhin Ansetzung berechtigter deutscher Ansprüche auf Wiedergutmachung dieses unerträglichsten Unrechts von Versailles lediglich diktiert war von dem ernsten Wunsche des Führers, das deutsch-polnische Verhältnis ein für alle Mal zu bereinigen und Europa den Frieden zu sichern. Als der Führer seiner Zeit in seiner Rede dem Reichstag den Inhalt dieses Angebotes bekannt gab, habe ich selbst die ungeheure Bewegung erlebt, die durch die deutschen Männer im Reichstag ging. Nur die gewaltige Autorität des Führers konnte das deutsche Volk zu dem in diesem Angebot liegenden Verzicht auf uralte territoriale Rechte überhaupt bewegen. Nochmals, fast weitere 6 Monate hat Deutschland dann zugesehen, wie Polen die Deutschen auswies, terrorisierte 10.000 von Flüchtlingen in diesem Monat, geben hiervon den sichtbaren Beweis, wie es Danzig drangsalierte, militärisch bedrohte, wirtschaftlich abdrosselte und so weiter. Die Sprache der polnischen Regierung Deutschland gegenüber wurde immer aggressiver, bis es zu den bekannten offenen Provokationen und Grenzverletzungen in den letzten Augusttagen kam. Erst nach einer letzten Mahnung Deutschland durch eine Mitteilung an die polnische Regierung vom 9. August, in der darauf hingewiesen wurde, dass eine wirtschaftliche Abführung Danzig eine sehr ernste Situation herbeiführen müsse, eine Mahnung übrigens, die wiederum von der polnischen Regierung mit geradezu unverschämten Kriegsdrohungen beantwortet wurde, und weiter nachdem polnisches Militär nunmehr begann, in Reichsgebiet einzufallen, da erst schlug der Führer zu. Meine Parteigenossen, Sie wissen alle, 3 Wochen hat dieser Feldzug gedauert, dann brach dieses ganze polnische Staatsgebilde wie ein Kartenhaus zusammen. Das Reich aber wird nunmehr dafür sorgen, dass in den in seiner Interessensphäre liegenden Gebieten eine den wahren Verhältnissen gerecht werdende Neueinteilung vorgenommen und eine wahre Befriedung eintreten wird. Die Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung und den Frieden in Osteuropa aber garantieren nunmehr für alle Zeiten die beiden europäischen Großmächte Deutschland und Sowjetrussland. Der deutschen Außenpolitik. Seit dem 30. Januar 1933 war die Beseitigung des Versailler Vertrages und seiner Folgen. Der Führer war von Anfang an bis zum Äußersten bemüht, die nötigen Revisionen auf friedlichem Wege durchzuführen. Versucht, um auf dem Wege der Verhandlungen diese Fragen, die ja früher oder später doch einmal gelöst werden mussten, oder zu schweren Konflikten führen würden, zu bereiten. Immer erst, als der Führer sah, dass er auf diesem Wege nicht weiterkam, ritt er zur Tat. Es ist zweifellos eine einmalige geschichtliche Leistung, dass es überhaupt jemand fertigbringen konnte, diese schwierigen, durch den Wahnsinn von Versailles künstlich geschaffenen Probleme ohne einen Tropfen Blut zu einer im Großen und Ganzen alle befriedigenden Lösungen herbeigeführt zu haben. Der Führer hat denn auch in den letzten Jahren nichts anderes getan, als die schwersten Folgen, die dieses unsinnigste aller Diktate in der Geschichte je einem Volk bzw. Europa auferlegt hatte. Das heißt also, die schlimmsten Fehler, die die Staatsmänner der westlichen Demokratien selbst begangen hatten, wieder gut zu machen. Hierbei wurden in keinem einzigen Falle jemals auch nur irgendwelche vitalen Interessen der westlichen Demokratien berührt, geschweige denn in Mitleidenschaft gezogen. anstatt aber nun dem Führer dankbar dafür zu sein, dass er seine Staatskunst und seine Willenskraft dafür verwandte, um all die Gedankenlosigkeiten und oft geradezu bodenlosen geschichtlichen Dummheiten von Versailles auf friedlichem Wege wieder gut zu machen, erleben wir nun das Schauspiel, dass die Staatsmänner, gerade der Länder, die einst für diesen Unsinn verantwortlich waren, sich Deutschland bei jedem einzelnen Religionsanspruch entgegenstellten. Vor allem trifft dies zu auf England. England hat in einer seltsamen Bekennung der natürlichen Dynamik des Deutschen Reiches, der Vitalität des deutschen Volkes und vor allem der Willen und Gestaltungskraft unseres Führers in vergangenen Jahren mit einer geradezu einzigartigen Verbissenheit versucht, Deutschland bei jedem außenpolitischen Schritt als Widersacher entgegenzutreten. Dies ist umso erstaunlicher, als von deutscher Seite von Anfang an alles nur Erdenkliche versucht wurde, um geradezu den westlichen Demokratien, England und Frankreich, in ein vernünftiges Verhältnis zu treten. Ich selber habe es in allen Einzelheiten miterlebt, mit welch einzigartiger Geduld der Führer immer wieder bemüht war, sowohl mit Frankreich als auch besonders mit England, zu einem dauernden Verständigung zu gelangen. So war zum Beispiel im Sommer 1933 bereits zwischen dem Führer und den damaligen und auch jetzigen französischen Ministerpräsidenten Daladier ein persönliches Zusammentreffen vereinbart worden, bei dessen Gelegenheit das deutsch-französische Verhältnis bereinigt und eine Rüstungsvereinbarung getroffen werden sollte. Der Führer war erfüllt von dem Gedanken der Verständigung mit Frankreich, aber der französische Ministerpräsident sagte im letzten Augenblick ab. Wenige Wochen später war er nicht mehr Ministerpräsident. Die Gründe zu seinem Sturz waren scheinbar innerpolitische. In Paris jedoch pfiffen es die Spatzen von den Dächern, dass niemand anders als England für den Sturz des französischen Ministerpräsidenten verantwortlich war. England sah zu jener Zeit eine Gefahr in diesem Manne, der als Mann des Volkes und Frontkämpfer vielleicht mit dem Frontkämpfer und Mann des Volkes Adolf Hitler sich verständigen könnte. Deutschland und Frankreich durften eben nicht zusammenkommen. Das konnte die britische Politik, die gewohnheitsmäßig Zwietracht zwischen den beiden Völkern sieht und davon profitiert, das konnte sie nicht zulassen. Als ich im vorigen Herbst gelegentlich der Münchner Konferenz Herrn Daladier an diese Begebenheiten erinnerte und ihn darauf hinwies, wie gut es doch eigentlich für die Verständigung zwischen den beiden Ländern gewesen wäre, wenn diese Zusammenkunft damals stattgefunden hätte, erwiderte mir der französische Ministerpräsident mit einer vielsagenden Geste der Zustimmung, wem sagen Sie das? Viele weitere Versuche der Verständigung mit Frankreich wurden von Deutschland trotzdem in der folgenden Zeit gemacht. In diesem Zusammenhang muss ich erwähnen, dass bereits im Jahre 1933 in meinem Beisein ein Mitglied der englischen Botschaft in Paris gegen die Franzosen den Vorwurf erhob, dass die französische Regierung wegen der deutschen Aufrüstung noch nicht zum Präventivdienst geschützt sei. England habe sein Mögliches zwar getan in diese Richtung, aber die französische Regierung habe einfach nicht gewollt. Das war die Mentalität Englands bereits im Jahre 1933. Meine Volksgenossen, die Verständigung in England war immer das Fundament der Außenpolitik des Führers. Als außenpolitischer Mitarbeiter des Führers kann ich jetzt vor der Weltöffentlichkeit bekunden, dass seit dem 30. Januar 1933 der Führer nicht, aber auch gar nicht in Versuch gelassen hat, um diese Verständigung mit England herbeizuführen. Unzählige Reden, Handlungen gab des Führers und selige Reisen von mir in seinem Auftrag nach England dient ausschließlich diesem Zweck. Dabei handelte es sich nicht etwa um vage Ideen, sondern um ganz konkrete Vorschläge, die wiederholt dem englischen Premierminister, dem englischen Außenminister oder sonstigen maßgebenden Persönlichkeiten des politischen Lebens in England im Auftrag des Führers unterbreitet wurden. Diese Angebote umfassten im Wesentlichen folgende Punkte. Erstens, ein deutsch-englisches Flottenabkommen auf der Basis von 35:100. Zweitens, die ewige Unantastbarkeit der zwischen Deutschland und England liegenden Länder Holland, Belgien und Frankreich. Drittens, die Respektierung der britischen Interessen in der Welt durch Deutschland. Die Respektierung der deutschen Interessen in Osteuropa durch England. Viertens, ein Schutz und Rückbündnis zwischen den beiden Ländern, wobei Deutschland auf englische Waffenhilfe verzichtete, seinerseits aber bereit war, seine Flotte und auch eine bestimmte Anzahl von Divisionen jederzeit England zur Sicherstellung seines Imperiums zu erhalten. Von im fernen Osten andererseits eine wahre und aufrichtige Freundschaft entstanden, die in der Vergangenheit gleich gelagerten Interessen der Länder förderte und deren Freundschaft und Zusammenarbeit auch in Zukunft als ein wertvoller Garant einer gerechteren und vernünftigeren Weltordnung sich erweisen wird. Nationalsozialistischer und faschistischer Geist und die persönliche Freundschaft des Führer und des Duce Italiens waren für diese Entwicklung ausschlaggebend. Zu diesen außenpolitischen Freunden Deutschlands ist aber vor kurzem nun auch Sowjetrussland getreten. Mit dem Abschluss des deutsch-russischen Angriffspaktes und des späteren Freundschaftspaktes ist, wie der Führer in seiner letzten Rede im Reichstag zum Ausdruck brachte, eine grundsätzliche Neuorientierung der deutschen Außenpolitik vorgenommen worden. Es ist nunmehr das frühere, traditionell freundschaftliche Verhältnis, das den beiden großen Völkern in der Vergangenheit so viel Glück und Segen brachte, wiederhergestellt, und alle Voraussetzungen sind dafür gegeben, dass sich diese Freundschaft weiter vertiefen wird. Lebensräume der beiden Mächte in ihren natürlichen Bedürfnissen berühren sich, aber überschneiden sich nicht. Eine territoriale Divergenz zwischen den beiden Staaten ist damit für alle Zukunft ausgeschlossen. Die wirtschaftlichen Erfordernisse der beiden Länder ergänzen sich in geradezu idealer Weise. Wir benötigen viele russische Rohstoffe und die Sowjetunion hat Verwendung für die meisten deutschen Industrieprodukte. Durch umfassende Abmachungen, die wir in Moskau treffen konnten, ist dieser Austausch heute bereits in vollem Gange und wird von Jahr zu Jahr gesteigert werden. Den früheren Höchstumsatz hoffen wir bereits binnen Kurzem wieder erreichen zu können. Was die innere Struktur der beiden Staaten anbetrifft, so ist diese zweifellos eine verschiedene. Die Entwicklung der letzten Zeit hat aber gezeigt, dass das nationalsozialistische Deutschland und das sowjetische Russland, sofern sie ihre gegenseitigen Weltauffassungen respektieren, und dies sind beide Völker fest entschlossen zu tun, sehr wohl in nachbarlicher Freundschaft leben können. Bei meinen Aufenthalten in Moskau, wie auch bei meiner Rückkehr nach Deutschland, habe ich mit freudiger Genugtuung festgestellt, in welchem Ausmaße die natürlichen Voraussetzungen für eine deutsch-russische Freundschaft und Altersheer in diesen beiden Völkern wuchsen. Sowohl der Nicht-Angriffspakt als auch der Freundschaftspakt erfreuen sich bereits heute bei den Völkern einer ausgesprochenen Popularität. Geradezu erstaunlich ist daher, auf welch seltsame Erfindungen die britische Propaganda verfällt und dem englischen Volk die Tragweite der deutsch-russischen Verständigung zu verheimlichen oder zumindest zu verschleiern. Nur einige Beispiele. Als der Führer mich im August nach Moskau entsandte, schrieb die englische Propaganda, dass nunmehr der deutsche Außenminister in Moskau antizentrieren und dieselben Erfahrungen machen müsste, wie die dort seit Monaten befindliche englische und französische Militärmission. Stattdessen, innerhalb 24 Stunden war bereits der Nicht-Angriffspakt veröffentlicht. Dann, während im Kreml noch über den Abschluss des Nicht-Angriffspakts verhandelt wurde, schrieb die englische Propaganda, der geplante Pakt würde zwar ein allgemeiner Nicht-Angriffspakt, er werde aber sicherlich nicht befohlen werden. Stattdessen wurde sofort ein bedingungsloser Nicht-Angriffspakt und sogar noch eine weitgehende freundschaftliche Konsultationsverpflichtung abgeschlossen. Ferner, als die deutschen Truppen siegreich in Polen einrückten, schrieb die englische Propaganda. Die russische Armee würde sich sicherlich an den Aktionen gegen Polen nicht beteiligen. Stattdessen rückten bereits nach wenigen Tagen die russischen Truppen auf der ganzen Front die Polen ein und besetzten das polnische Gebiet bis zu der Demarkationslinie, die wir gemeinsam mit den Russen vereinbarten. Nun aber überschlägt sich die russische Propaganda. Erklärt, ja, die Russen, die seien nicht etwa einverständlich mit dem deutschen Vorbericht, sondern sie marschierten jetzt gegen die deutsche Armee in Polen. Stattdessen, wieder einige Tage später, wird in Moskau der Grenzen in Kreuzhaft betrachtet. Die englische Propaganda stimmt, was sollten sich andere Propagandaobjekte als die deutsch-russische Freundschaft aussuchen. Die deutsch-russischen Beziehungen sind nunmehr auf eine endgültige und klare Basis gestellt, und Deutschland und Sowjetrussland sind entschlossen, ihre freund-nachbarlichen Beziehungen immer weiter zu vertiefen. Was die Beziehungen Deutschlands zu den Vereinigten Staaten von Amerika anbetrifft, so gibt es zwischen diesem Land und Deutschland überhaupt keine denkbare Divergenz. Im Gegenteil. Deutschland ist gerade das Land, das von allen anderen Ländern der Welt die sogenannte Monroe-Doktrin, die die Unantastbarkeit Amerikas setzt, immer am ehrlichsten geachtet und respektiert hat. Deutschland hat auf dem gesamten amerikanischen Kontinent keinerlei Interesse zu vertreten, es sei denn das Interesse eines möglichst großen Handels mit allen, die auf diesem Kontinent sind, bevölkert. Es bedarf schon einer geradezu krankhaften Fantasie, um überhaupt den Vereinigten Staaten von Amerika irgendeinen Streitpunkt oder eine Frage zu konstruieren zwischen Amerika und Deutschland, die jemals zu einem gegenseitigen Streit führen könnte. Der Deutsche hat nichts gegen den Amerikaner und der Amerikaner hat auch nichts gegen den Deutschen. Wenn daher die englische Propaganda immer wieder versucht, Sichtkraft zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und Deutschland zu sehen, so sind wir Deutsche der festen Überzeugung, dass der gesunde Sinn des wahren Amerikaners allmählich zu Ziel immer mehr durchschauen und sehen wird, wo seine wahren Interessen liegen und, er dürfte auf die Dauer, auf dem amerikanischen Kontinent und vor allem aber diese enge Propaganda selbst einen dauernden Einbruch in diese Monroe-Doktrin und können England jederzeit in schwerste Konflikte mit ihr bringen. Dies zeigt im Übrigen bereits die neueste englische Stellungnahme zu den Entschlüssen von Panama. Meine Volksgenossen, ich komme nun zu unseren Gegnern. Zunächst Frankreich. Ich glaube, dass heute in der gesamten Weltöffentlichkeit nicht der geringste Zweifel darüber besteht, dass das französische Volk diesen Krieg nicht gewollt hat, dass das französische Volk lieber heute als morgen Frieden haben möchte und dass ihn dieser Krieg mit einer Verschlagenheit, einem Zynismus und einer Brutalität sondergleichen von England und seinen Handlangern in Paris und in der französischen Regierung aufgezwungen wurde. Und nun zu England. Meine Volksgenossen, ich habe Ihnen bereits vorhin einen kurzen Überblick über die englische Politik gegen Deutschland seit dem 30. Januar 1933 gegeben und will Ihnen nunmehr heute Abend den unwiderlegbaren Beweis erbringen, dass dieser Krieg gegen Deutschland von der jetzigen englischen Regierung seit Jahren heimlich und planmäßig vorbereitet wurde. Die Münchner Konferenz ist im vorigen Jahr von einem Teil der Welt als das große Friedenswerk des derzeitigen englischen Premierministers Chamberlain berühmt worden. Nichts ist falscher als das. Vergegenwärtigen wir uns nochmals die Lage, die zu München führte. Die britische Regierung hatte der damaligen tschechoslowakischen Regierung ihre Unterstützung gegen Deutschland in Aussicht gestellt und damit aus diesem Problem, das ohne das Einmischen von England über Nacht gelöst worden wäre, überhaupt erst eine europäische Krise gemacht. Wenn daher Herr Chamberlain später in München seine Hand zu einer halbwegs vernünftigen Lösung dieses Problems reichte, und zwar im allerletzten Augenblick, so hat er damit nichts anderes getan, als seinen eigenen Fehler, durch den er die Krise erst schuf und durch den er Europa beinahe an den Rand des Krieges gebracht hatte, zum Teil wieder gut zu machen. Warum aber tat er das? Die Antwort gab uns die erste Rede, die Herr Chamberlain nach seiner Rückkehr nach London hielt und in der er in der einen Hand den Ölzweig des Friedens heimbrachte und in der anderen aber dem englischen Volk ein geradezu gigantisches Aufrüstungsprogramm präsentierte. Das heißt also, Herr Chamberlain, der gehofft hatte, Deutschland mit Kriegsdrohungen von seinen berechtigten Forderungen zur Befreiung seiner Sudetendeutschen abzubringen, hat die Drohung lediglich deshalb nicht ausgeführt, weil England rüstungsmäßig nicht fertig war. Chamberlain war also nicht nach München gekommen, um den Krieg zu verhindern, sondern um den von der britischen Regierung beschlossenen Krieg nur zu verschieben. Dass nun England bereits seit Jahren eine systematische Hetze in der Öffentlichkeit gegen alles Deutsche getrieben wurde, dass man Vorbereitungen für einen kommenden Krieg nach jeder Richtung hin traf, ich erinnere nur an die von Herrn Chamberlain kürzlich zugegebene, bereits vor 2 Jahren erfolgte Organisation eines sogenannten Blockadeministeriums, das ist bekannt. Im Winter 38-39 aber steigerte sich diese Hetze in geradezu ungeheuerlicher Weise. Das englische Volk, das im Grunde Freundschaft mit dem deutschen Volke haben möchte, wurde jetzt ganz offen und mit allen Mitteln der Propaganda von den englischen Kriegsschätzern, und zwar unter Förderung durch die englische Regierung, in eine Hass- und Panikstimmung gegen Deutschland gebracht. Ich könnte Ihnen unzählige Beispiele für diesen systematischen Propagandafeldzug geben. Soweit die Propaganda. Das Ziel der englischen Regierung musste es aber nun sein, Großbritannien auch politisch und diplomatisch in einen unüberbrückbaren Gegensatz zu Deutschland zu bringen, der es ihm je nach Lage der Dinge ermöglichen sollte, den Krieg gegen Deutschland zu dem ihr am günstigsten erscheinenden Zeitpunkt zu entfesseln. Dies musste wiederum in einer solchen Weise geschehen, dass es für die kriegsfetzerische britische Regierung vor ihrem eigenen Volk ein Zurück nicht mehr geben konnte. Das heißt also, es musste ein Vorwand gefunden werden, der es der britischen Regierung gestattete, dem englischen Volk gegenüber den Kriegsgrund so zwingend erscheinen zu lassen, dass jeder Engländer ein Zurückweichen als mit dem Ansehen seiner Nation als unvereinbar ansehen sollte. Diesen Zustand hat der Chamberlain versucht herbeizuführen mit der Garantie an Polen. Dass diese Garantie nur ein Vorwand war, ergibt sich weiter eindeutig aus der soeben im britischen Parlament abgegebenen offiziellen Erklärung der britischen Regierung, dass die Garantie sich ausschließlich gegen Deutschland richten sollte. Nicht die Unversehrtheit des polnischen Staates war daher für London interessant, sondern ausschließlich die Waffenhilfe gegen Deutschland. Mit dieser Garantie, mit der sich England zu sofortigem und zwar zu unbeschränktem Beistand Polen gegenüber verpflichtete, hat England das jahrhundertealte Fundament seiner kontinentalen Politik verlassen. Während es noch im Jahre 1936 sogar der bekannte deutschen Feind Sir Oswald Chamberlain war, der erklärte, England werde keinen Finger rühren während des Krieges des Polnischen Korridors. Ja, England habe keinerlei Interesse, dass der Feind Deutschland angetan hat, die englische Waffenhilfe verpfändet. Diese Politik, die für mich wahnsinnig erscheint, ist eben nur zu verstehen als ein Ausdruck des konsequenten Willens Großbritanniens, sich unter allen Umständen, zwar in nicht zu ferner Zeit, einen Vorwand zum Losschlagen gegen Deutschland zu schaffen. Die Folgen dieser von England klar berechneten Politik stellten sich programmmäßig ein. Und Sie, meine ganzen Volksgenossen, haben Sie ja am eigenen Leibe genügend zu spüren bekommen. Die Polen verfielen in einen Traum des größten Wahnsinns. Wiederum zeigt sich nun die wahren Absicht. Nun anstatt Polen, was für die englische Regierung natürlich ein leichtes gewesen wäre, zu den immer noch möglichen Ausgleich mit Deutschland zu raten, wissen wir heute, dass England nicht etwa Polen zur Ruhe ermahnte, sondern es zu aggressiven Handlungen geradezu aufstachelte. Und ihren Vernichtungswillen gegenüber dem deutschen Volk aber hat die englische Regierung gezeigt, als sie das großzügige Friedensangebot, das der Führer am 6. Oktober vor dem Reichstag an England machte, ablehnte und durch ihren Sprecher, den britischen Premierminister Chamberlain, mit Beschimpfungen beantworten ließ, die im gesamten deutschen Volk die hellste Empörung ausgelöst haben. Jeder vernünftige Mensch muss sich nun fragen, was ist eigentlich der wahre Grund dieser gewissenlosen, ja manchmal an Wahnsinn grenzenden englischen Außenpolitik? Englische Kriegsschätzer behaupten, Deutschland strebe nach der Weltherrschaft. Diese Behauptung ist schon an sich verlogen und dumm. Denn jeder Gymnasiast weiß heute, dass es so etwas wie eine Weltherrschaft nicht mehr gibt und wohl auch in Zukunft niemals mehr geben wird. Aus einem englischen Munde aber, das muss ich schon sagen, ist diese Behauptung geradezu eine Unverschämtheit. Denn während 46 Millionen Engländer 40 Millionen Quadratkilometer besitzen, das heißt über ein Viertel der gesamten Erdoberfläche verfügen, verfügt Deutschland für seine 80 Millionen nur über eine Fläche von ca. 800.000 Quadratkilometern. Während England 611 Dominien, Kolonien, Protektorate, Reservate und sonstige Schutzgebiete hat, hat Deutschland heute keinerlei Kolonialbesitz. Wenn ich die von England in der Welt beherrschten Völker Namen bei Namen Ihnen vorlesen möchte, so würde diese Kundgebung heute Abend bestimmt eine Stunde oder noch länger dauern. So zum Beispiel stehen in Indien, neben 290 Millionen in den verschiedenen Provinzen von Britisch-Indien wohnenden Indern, noch 562 indische Fürstentümer unter britischer Herrschaft. Es gibt kein Gebiet der Erde, wo nicht die britische Flagge gegen den Willen der betroffenen Völker weht, wo nicht Gewalttat, Raub, Lüge die Wege des britischen Imperialismus kennzeichnet. Unermessliche Reichtümer hat Großbritannien so im Verlauf der Jahrhunderte aufgestapelt. Der Vorwurf des Strebens nach Weltherrschaft tritt daher ausschließlich England. Deutschland gegenüber aber ist er, und noch dazu in englischem Munde, unverschämt oder noch besser einfach lächerlich. Der Führer hat wiederholt die sehr begrenzten Ziele der deutschen Außenpolitik und klar und eindeutig umschrieben. Sie heißen in einem Satz zusammengefasst: Sicherstellung des Lebens und der Zukunft des deutschen Volkes in seinem natürlichen Lebensraum, der den deutschen Volksgenossen einen angemessenen Lebensstandard sichert und seine kulturelle Entwicklung ermöglicht. Während die britische Regierung für die kapitalistischen Interessen und den Luxus einer Oberschicht kämpft, die großen Massen der englischen Arbeiter aber tagtäglich um ihre Existenz und soziale Verbesserung ringen, ist das Ziel der nationalsozialistischen deutschen Führung die Sicherstellung des täglichen Brotes jedes einzelnen seiner 80 Millionen Volksgenossen. Gerade diesem primitivsten Lebensrecht eines Volkes aber will sich England entgegenstellen. Was ist nun das Resultat von 6,5 Jahren deutscher Außenpolitik? Der Prozess der Konsolidierung des Deutschen Reiches in Europa ist abgeschlossen. Das Unrecht von Versailles ist beseitigt. Deutschland hat durch die Neuregelung im Osten Siedlungsraum für Generationen und ist zurzeit bemüht, all die deutschen Splittergruppen in Europa, die umgesiedelt werden können, in diesem Raum zu vereinigen. Es schafft damit endgültig klare völkische Zustände und Grenzen und beseitigt durch diese großzügigen Umsiedlungsaktionen die Möglichkeit zukünftiger Konflikte. Die Grenzen des Reiches im Norden, im Osten, Süden und Westen sind nunmehr endgültig. Deutschland hat, wie der Führer auch in seiner letzten Reichstagsrede wieder erklärte, an Frankreich und England mit Ausnahme der Rückgabe der ehemaligen deutschen Kolonien, das heißt also der selbstverständlichen kolonialen Betätigung, die sie einer Großmacht zusteht, keinerlei Forderung. Der Unsinn von Versailles ist beseitigt und in Europa sind nunmehr stabile Verhältnisse geschaffen. All dies, meine Volksgenossen, das wissen wir, ist ausschließlich das Verdienst des Führers und niemand anderes. Ausgerechnet aber mit der Verwirklichung dieses Zustandes, mit dem alle Voraussetzungen für einen europäischen Dauerfrieden gegeben sind, hält die englische Regierung nunmehr den Zeitpunkt für gekommen, um zwischen dem englischen und dem deutschen Volk einen Krieg auf Leben und Tod zu entfachen. Die britische Regierung spielt damit ein gefährliches Spiel mit dem Schicksal ihres Imperiums. Wenn die britische Regierung diese Politik, die man sowohl im Interesse des englischen Volkes als auch der Menschheit an sich schlechthin als verbrecherisch bezeichnen muss, fortsetzt, so mag sie eines Tages als der Totengräber des britischen Imperiums in Geschichte eingehen. Dass diese Entwicklung weder im Interesse des britischen noch des deutschen Volkes liegt, das ist für diese kleine Clique von gewissenlosen Hasardeuren oder engstirnigen Doktrinären, die in einem Dilettantismus ohne gleichen Erfolg in den Abgrund rennen, anscheinend völlig belanglos. Als Anfang September der englische Botschafter das letzte Mal bei mir war, habe ich ihn mit den Worten verabschiedet. Es wäre eines Tages von den Chronisten der Weltgeschichte als eine historische Groteske bezeichnet werden, dass England, ohne die geringsten Interessensgegensätze mit Deutschland zu haben, ausgerechnet dem Mann den Krieg erklärt hat, der die Verständigung mit England seinen kosmopolitischen Glaubensbekenntnis erhoben hatte. Aber Herr Chamberlain hat es eben nicht anders gewollt. Aus seiner letzten Rede vor dem englischen Parlament, in der er in einem Gemisch von Naivität, britischer Überheblichkeit und Schulmeisterei das Angebot des Führers ablehnte, möchte ich heute zur Charakterisierung der ganzen Unaufrichtigkeit, Heuchelei und des Dilettantismus der jetzigen britischen Machthaber nur einen einzigen Punkt herausgreifen. Das ist die Behauptung, Deutschland und sein Führer hätten ihr Wort gebrochen, ist daher nicht mehr möglich, mit einem Wort der Deutschen, als einem Wort Deutschland zu vertrauen. Solche Äußerungen haben wir in der letzten Zeit wiederholt aus dem Munde englischer Städter hören müssen. Diese Städter sind unfähig, irgendeine nützliche Arbeit für die menschliche Gesellschaft zu leisten. So krampfhaft aufstellt, die nicht nur jeglicher Grundlage entbehrt, sondern an ihr zweifellos selbst glaubt. Im Zusammenhang mit den Daten des Führers aber zur Konsolidierung des aus dem Munde eines britischen Ministers den Vorwurf des Wortbruchs zu hören, ist nicht nur der Gipfel der Heuchelei, sondern viel mehr als das, nämlich eine bodenlose Dummheit. Dass die einmalige historische Persönlichkeit des Führers über solche lächerlichen Angriffe eines britischen Parlamentariers erhaben ist, ist das Gesetz. Ich kann hier nur die Worte des Führers aus seiner letzten Reichstagsrede wiederholen, dass er das Urteil über ihn in der Geschichte, Gott sei Dank, einst nicht von erbärmlichen Präsidenten geschrieben wird, sondern durch sein eigenes Lebenswerk. Aber hinter diesem britischen Vorwurf eines angeblichen Wortbruchs unseres Führers steckt wiederum eine typische britische Niedertracht und Rechnung. Man will gewissermaßen durch eine Diffamierung des Führers, durch das hochehrenwerte britische Parlament, das brave und anständige deutsche Volk seiner Führung entfremden. Da haben aber nun die englischen Herren Parlamentarier wiederum einen kapitalen Fehler gemacht. Denn das deutsche Volk ist heute Adolf Hitler und Adolf Hitler ist das deutsche Volk. Der Vorwurf des Wortbruchs des Herrn Chamberlain trifft daher jeden einzelnen dieser 80 Millionen Menschen, dieser 80 Millionen Deutscher. Ihr Danziger, ihr gehört auch zu diesen 80 Millionen. Und ich frage ihr, euch, fühlt ihr euch wortbrüchig? Dann möchte ich mich heute Abend eurem Sprecher, wie auch zum Sprecher der ganzen 80 Millionen Deutschen machen in ein lebenden Volk zu werden. Dieses deutsche Volk hat jeden Schritt und jede Tat des Führers zur Befreiung aus den Fesseln des Versailler Vertrages nicht nur gut geheißen, sondern begeistert begrüßt und verbittet sich ein für alle Mal eine solche englische Unverschämtheit. Überhaupt als den Ur über allen Unglück von der Frei das Recht über irgendeine Handlung Deutschlands in der deutschen Regierung in den letzten Jahren zu urteilen. Wenn aber von Wortbruch gesprochen wird, so glaube ich, ja die einmütige Auffassung des deutschen Volkes feststellen zu können, dass der größte Wortbruch aller Zeiten beim Waffenstillstand im Jahre 1919 dem deutschen Volk gegenüber verübt wurde. England war der Anstifter dieses Wortbruchs. Das haben maßgebend die Engländer selbst zugeben müssen. Dass aber darüber hinaus ein englischer Staatsmann nicht das Recht hat, ja wenn er klug wäre, sich sogar schwer hüten würde, überhaupt den Ausdruck Wortbruch in den Mund zu nehmen, dafür möchte ich Ihnen, meine Volksgenossen, jetzt nur einige ganz wenige Beispiele aus der jüngsten Geschichte des Deutschen geben. Erstens, im Londoner Vertrag von 1915 hat England den Italienern für den Fall, dass England und Frankreich nach Kriegsende ihren Sitz in der Türkei in Asien oder in Afrika erweitern sollte, entsprechende Kompensationen in Vorderasien und Afrika zugesagt. Was aber tat Großbritannien? England hat sein Wort Italien gegenüber auf das Schmählichste gebrochen und es mit einigen Dornbüschen im Wüstengebiet von Jubaland nachträglich abzuspeisen versucht. Erst die Genialität des Schütze und auch dies wieder im schärfsten Kampf gegen England hat es dann fertig gemacht, im Jahre 1936 aus eigener Kraft die Kompensationen für Italien zu schaffen, die es haben musste für sein Volkstum. Dies ist ein eklatanter Wortbruch Großbritanniens. Zweites Beispiel. Im Jahre 1915 sicherte die deutsche Regierung durch den Montefritz-Oberkommissar von Ägypten den Arabern die Schaffung eines aller arabischen Gebiete im waffenden arabischen Staates zu. Es war einschließlich Palästina. Was aber hat Großbritannien getan? Der unabhängige arabische Staat wurde nicht gegründet. Der bekannte englische Oberst Lawrence, der die Araber während des Krieges für England gewann und den Arabern im Auftrag seiner Regierung das Wort verpfändet hatte, zitierte wegen dieses treuen Wortbruchs seiner eigenen Regierung den Dienst. In diesem Falle aber war der Betrug der britischen Regierung noch ein doppelter. Denn trotz des den Arabern gegebenen Versprechens wurde noch während des Krieges durch die Balfour-Deklaration das arabische Palästina den Juden zugesandt. Mit diesem Versprechen an die Juden beabsichtigte England, einflussreiche Juden für den Eintritt Amerikas in den Krieg gegen Deutschland zu gewinnen. Dies war ein doppelter Wortbruch der britischen Regierung. Ein drittes Beispiel. Während des Weltkriegs hat die britische Regierung am 20. August 1917 den Indern volle Selbstverwaltung und den Status der anderen britischen Dominien zugesichert. Was tat Großbritannien? Auch dieses Wort wurde schmählich gebrochen und Indien ist heute, 20 Jahre nach dem Siege, unter einem dünnen Mantel nichtssagender Feindkonzession nichts anderes als was es immer war, nämlich eine britische Kolonie. Vor einigen Tagen nun, hat England, wie Sie wohl alle in der Presse gelesen haben, Indien erneut das Versprechen der Selbstverwaltung gemacht. Ich glaube, wir können getrost den Spruch auf dieses Wort bereits im Voraus registrieren. Viertes Beispiel. Das Dritte Reich ist in Amerika während des Weltkrieges freiwillig ungeheure Schulden für Kriegsreformen eingegangen. Mit ganz klaren und präzisen Rückzahlungsversprechungen. Was tat Großbritannien? England hat diesen Schuldenvertrag einfach gebrochen und nicht gezahlt. Ich denke auch in Zukunft nicht daran, miteinander zu führen. Was aber tat Herr Chamberlain? Herr Chamberlain hat dieses Abkommen gebrochen. Nicht etwa, wie die britische Propaganda behauptet, der Führer, sondern ausschließlich Herr Chamberlain hat dieses Abkommen gebrochen. Denn er duldete in London bereits wenige Tage nach Abschluss dieser Vereinbarung die wüsteste Kriegshetze gegen Deutschland. Er predigte die Aufrüstung mit allen Mitteln, beteiligte sich selbst an dieser Hetze und er erklärte unter Bruch des Münchner Abkommens am 3. September 1939 Deutschland den Krieg. Meine Volksgenossen, diese Beispiele britischer Wortbrüche stammen nur aus der letzten Zeit. In Wahrheit stehen an jeder Etappe des Aufbaus des britischen Imperiums in den letzten Jahrhunderten unzählige Wortbrüche. Es ist nicht umsonst, dass der Volksmund, und zwar gleichermaßen in der ganzen Welt, das Wort geprägt hat, perfides Albion. Schon vor bald 200 Jahren hat Friedrich der Große, als er im Siebenjährigen Kriege von den Engländern treulos verlassen wurde, Folgendes gesagt. Einem Verbündeten die Treue brechen, Komplotte schmieden, keiner seine Feinde ersinnen könnte, mit Eifer auf seinen Untergang hinarbeiten, ihn verraten und verkaufen, ihn sozusagen meucheln, solche Freveltaten, so verwerfliche Handlungen, das ist England. Folglich wäre aber, als diese Beschuldigung des deutschen Volkes, die aus dem Munde eines britischen Ministers geradezu kindisch wird, ist die politische Bedeutung der Chamberlain-Rede. Jedes Wort, das Herr Chamberlain vor dem englischen Parlament am 12. Oktober gesagt hat, beweist, dass zwischen der großzügigen und säkularen Einstellung des Führers und dem materialistischen Starrsinn des Herrn Chamberlain eben ein Abgrund lag. Herr Chamberlain spricht zwar auch vom Frieden, aber dieser Friede heißt, den kennen wir, der heißt zurück zu Versailles, Vernichtung des Nationalsozialismus. Dieser Friede würde heißen Verewigung von Zwietracht, Unfrieden, Unordnung in Europa und Vernichtung des deutschen Volkes. Aber da mag Herr Chamberlain noch so viel Mühe geben. Diese Zeiten kommen niemals wieder. Und die Idee, ein 80 Millionen Volk vernichten zu wollen, die ist geradezu würdig eines Zombies. Das historische Friedensangebot des Führers vor dem Reichstag aber hat der Chamberlain nicht nur nicht verstanden, sondern er hat in einer geradezu seltenen Konsequenz seiner bisherigen falschen Politik gegenüber Deutschland nun wieder gerade den Fehler gemacht, den man nicht machen durfte. Und wo den übrigens der Führer in seiner Rede noch ausdrücklich gewarnt hat. Er hat nämlich tatsächlich das Angebot des Führers als ein schwäches Zeichen Deutschlands ausgelegt. In gänzlicher Verkennung des hohen ethischen Wertes und der hohen Warte, von der aus der Führer dieses Friedensangebot an England machte, um ein völlig sinnloses Blutvergießen der beiden Völker zu verhindern, hat der Chamberlain nunmehr die deutsche Friedenshand endgültig zurückgestoßen. Der englische Premierminister hat damit vor der Welt eine schwere Verantwortung auf sich genommen und gleichzeitig erneut bewiesen, dass ganz gleich, was Deutschland auch tun würde, England diesen Krieg gegen Deutschland eben führen will. Deutschland nimmt diese Kampfansage auf. Das deutsche Volk ist nunmehr entschlossen, diesen ihm von den britischen Kriegssetzern aufgezwungenen Krieg zu führen und nicht eher die Waffen niederzulegen, bis die Sicherheit des Deutschen Reiches in Europa gewährleistet ist und die Garantien dafür geschaffen sind, dass ein solcher Angriff auf das deutsche Volk für alle Zeiten ausgeschlossen ist. Premierminister Chamberlain proklamiert die Beseitigung der deutschen Regierung. Ich sehe davon ab, die Beseitigung der britischen Regierung zu proklamieren und ihrer Hintermänner, denn ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass im weiteren Verlauf dieser Ereignisse das englische Volk, das wieder seinen Willen von den Kriegsketzern in diesem Krieg gegen Deutschland gezwungen würde, dieses selbst besorgen wird. Das polnische Beispiel hat gezeigt, dass es nicht gut ist, Deutschland herauszufordern. Herrn Chamberlain und seinen Mitschuldigen an diesem Kriege werden noch die Augen auf und übergehen. Sie werden dann vielleicht eines Tages Zeit und Muße haben, darüber nachzudenken, ob sie gut beraten waren, als sie die deutsche Friedenshand als ein Zeichen der Schwäche auslegten und ablehnten und stattdessen Deutschland herausforderten. Meine Volksgenossen, das deutsche Volk ist durch den Nationalsozialismus heute zu einem stählernen Block zusammengeschweißt. Das deutsche Volk steht geschlossen hinter seiner Führung und vor dem Reich steht heute eine ruhmreiche Armee und Luftwaffe und eine mit jungem Ruhm besetzte Marine. Im vollen Bewusstsein